Es waren aber Orthos in einem Zimmer. Oder einer allein mit sich. Oder zwei. Und sie kämpften gegen sich miteinander. Der eine war der, der. Der Bär der Zonte. Doch der Bär nicht. Wollte von uns nichts wissen. Die Bäre, sagt er her. Und es war der andere, der dich sagte, ich liebe nur dich und nicht alle. Wie kalt meine Hand ist und der Fresse der Schmerz in deiner Leber kommt nicht vor in den Losungen. Wir sterben nicht gleichzeitig. Wer erst hat, wenn wir uns freuen, und wir recht. Und so fuhr der andere fort. Fortan kann ich deinen Fuß nicht zurücksetzen. Wer so viel von mir weiß, gilt es wohl nicht. Ich hab nicht mehr gedacht. Also nur in die Partei und so fort. Oh, ich bin nicht recht geworden. Und ihr hattet recht. Das wusste ich immer schon. Hast du das, was du selber nicht glaubst? Das sagt der andere. Vor uns hin wie ein Messer schleppst. Doch hier steckt es schon nicht so fest in meinem Fleisch. Das Messer, das wirkliche Messer. Und ihr habt recht. So der andere auch, aber nicht gleichzeitig. Und dann spielt sie. Sie konnten einander nicht helfen.